treibt ein dichter Kreis die Hasen aus dem Lager auf. Von allen Seiten her gedrängt, hielt ihnen keine Flucht, schon fallen sie und stiegen bald in Reihen froh.